Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Deutschland war eine Kolonialmacht, eine fast vergessene Epoche. Dabei ist vieles aus dieser Zeit auch heute noch präsent, in der Sprache und auch im allgemeinen Bewusstsein. Menschen schwarzer Hautfarbe empfinden diese Relikte oft als Zumutung und sehen darin Symptome für einen versteckten Rassismus. Die Kameruner Straße und die Togo Straße, das sind die erste und die älteste, ne, Straße. Das war dann um 1899, als man angefangen mit diesem afrikanischen Viertel. Ne? Mit dem afrikanischen Viertel in Berlin, in dem Menyaka Sururu Emboro Führungen anbietet. Alle Straßennamen haben hier einen Bezug zu den ehemals deutschen Kolonien in Afrika. Swakopmunder Straße, Lüderitz Straße, Damara Straße. Emboro ist Mitbegründer der Initiative Berlin Postkolonial. In anderen Städten gibt es ähnliche Vereine, zum Beispiel in München, Hamburg und Freiburg. Sie alle haben sich die Aufgabe gestellt, auf die heute noch sichtbaren Spuren der kolonialen Vergangenheit aufmerksam zu machen. Togo-Straße, Tanga-Straße, Nachtigallplatz mit einem L. Denn mit Nachtigall ist nicht der Vogel gemeint, sondern Gustav Nachtigall, der deutsche Afrikaforscher und Kolonialpolitiker. In anderen Städten der Bundesrepublik gibt es einzelne Straßen, die an Kolonien, koloniale Ereignisse und vermeintliche Kolonialhelden erinnern. In der ehemaligen Hauptstadt des kolonialen Deutschland dagegen übernimmt gleich ein ganzes Stadtviertel diese Aufgabe. Die Straßennamen sind also nicht generell dem Kontinent Afrika gewidmet, sondern stehen im Zusammenhang mit dem deutschen Kolonialismus in Afrika, der 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkrieges beendet war. Wir haben diese ganze Erinnerung immer noch ganz aktuell, als wir dorthin gewesen, obwohl wir sind die Nachfahren. Emboro kommt aus Tansania, einem Teil der ehemaligen Kolonie Deutsch-Ostafrika. Für ihn ist die Vergangenheit höchst lebendig. Petersallee. Also, Petersallee, wirklich, es geht um der Karl Peters zu Ehren, der Gründer von Kolonie Deutsch-Ostafrika, das ist heutige Tansania, Ruanda und Burundi. In Tansania, auch bis heute, man nennt ihn Mkono wa Damu, das ist Swahili. Mkono ist Hand und Damu ist Blut. Also Mkono wa Damu heißt blutiges Hand. Im Deutschen Reichstag nannte ihn die sozialdemokratische Opposition Hänge Peters. Karl Peters, geboren 1856, gestorben 1918, wurde noch von den Nazis als deutscher Held gefeiert. Filme wurden über ihn gedreht, sein Abbild zierte Briefmarken. Karl Peters wurde berühmt als der Mann, der Deutsch-Ostafrika für uns erwarb. So die oft wiederholte Formulierung. Betrug und Mord begleiteten seine Reisen im heutigen Tansania und umliegenden Ländern. Historiker sehen in ihm einen Kolonialverbrecher, weil er willkürlich Menschen, darunter seine schwarze Geliebte und deren Freund, erhängen ließ. Daher auch der Beiname Hänge Peters. Und er rechtfertigte sein Vorgehen in seinen Büchern. Unverblümt heißt es dort: Der Kolonialerwerb ist die rücksichtslose und entschlossene Bereicherung des eigenen Volkes auf anderer, schwächerer Völker Unkosten. Karl Peters war den sogenannten Rasseforschern in Deutschland behilflich und versorgte sie mit den Gebeinen und Schädelknochen toter und getöteter Afrikaner. In den ehemaligen deutschen Kolonien blieb die Erinnerung an die Zeit der Fremdbestimmung sehr lebendig. In Deutschland selbst aber stand die Aufarbeitung der Kolonialherrschaft sowohl in der Geschichtswissenschaft als auch in den Schulbüchern noch lange im Schatten der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Das beginnt sich zu ändern. Öffentlichkeitswirksam sind heute Diskussionen um die Umbenennung von Straßennamen. In vielen Städten wurden Karl-Peters-Straßen bereits umbenannt – oft auch gegen den Widerstand der Anwohner. In Berlin gibt es sie noch, die Petersallee. Da die Benennung einer Straße nach dem Kolonialisten Karl Peters aus heutiger Sicht inakzeptabel ist, suchte und fand man hier alternativ einen anderen Peters, nämlich den Nazi-Widerstandskämpfer und Mitautor der Berliner Verfassung Hans Peters. Ihm widmete man ersatzweise die Straße, ohne eine offizielle Umbenennung vorzunehmen. Inzwischen aber entschied sich der zuständige Bezirk Berlin-Mitte für eine echte Umbenennung. Ein Beschluss, der nicht bei allen auf Zustimmung stieß. Entsprechend auch die Reaktionen. Störungen zum Beispiel bei Führungen, rassistische Beschimpfungen der Referentin, der ja meistens schwarzen Referentin, sodass das also schon eine aufgeheizte Stimmung da im afrikanischen Viertel gibt. So Christian Kopp von Berlin Postkolonial. Welcher neue Name der Straße nun gegeben werden soll, wird immer noch diskutiert. Weiter mit der Führung im afrikanischen Viertel. Hier dann ist die Tanga-Straße, hier im Viertel, wo der Leto Vorbeck gelungen, die britischen Truppen unterstützt von den indischen Truppen zu schlagen. Und wurde wirklich hier in Deutschland sehr hoch gefeiert. Das Ereignis, das Emboro hier erwähnt, fand 1914 in Tanga statt, einer Küstenstadt im heutigen Tansania. Der deutsche Offizier Paul von Leto Vorbeck, geboren 1870, gestorben 1964, schlug die zahlenmäßig überlegenen Truppen der Engländer und kämpfte während des Ersten Weltkrieges 4 Jahre vor allem gegen englische Kolonialtruppen. In diesem Krieg starben schätzungsweise 600.000 Menschen. Leto Vorbeck und seine einheimischen Söldner, die Askari, plünderten ganze Landstriche und zwangen die Bevölkerung, ihnen als Lastenträger zu dienen. Nach Kriegsende kehrte Leto Vorbeck nach Deutschland zurück und wurde als Held gefeiert. Später schloss er sich den Putschversuchen rechter Kräfte an, unterstützte Adolf Hitler und strickte in seinen kriegsverherrlichenden Jugendbüchern weiter an seinem Heldenmythos. Noch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden deutsche Kasernen nach Leto Vorbeck benannt. In verschiedenen deutschen Städten gibt es noch immer sogenannte Askari-Straßen, in Hamburg sogar ein großes Askari-Denkmal. Als Askari wurden vor allem in Afrika einheimische Soldaten oder Polizisten in den Kolonialtruppen der europäischen Mächte bezeichnet. Unter ihnen befanden sich auch Kindersoldaten. Auch Leto Vorbeck befehligte derartige Söldnertruppen. Als er 1964 starb, kondolierte der damalige Bundespräsident Heinrich Lübke mit den Worten: Er war ein leuchtendes Beispiel meisterhafter Kriegskunst, ritterlichen Kampfes und edler menschlicher Gesinnung. Dies erwarb ihm in unserem Volk als auch bei seinen Gegnern ungeteilte Anerkennung und verehrungsvolle Zuneigung. Leto Vorbeck war auch im damaligen Südwestafrika, dem heutigen Namibia, im Einsatz. Dort, wo nach dem Völkermord an den Herero und Nama im Jahre 1904 ebenfalls Gebeine für die Rasseforschung in Deutschland gesammelt wurden. Soldaten und Einheimische bereiteten die sterblichen Überreste für den Transport nach Deutschland vor. Man sieht es auch daran, dass es zum Beispiel eine Postkarte gibt, auf der genau diese Übung abgebildet ist. Ja, also man sieht deutsche Soldaten in Uniform runde Dinge in eine Kiste packen und dann darunter wird eben erklärt, dass es sich dabei um Herero-Schädel handelt, die, und das erklärt die Postkarte auf dem offiziellen Aufdruck, ich zitiere das, von Herero-Frauen mittels Glasscherben vom Fleische befreit und versandfertig gemacht wurden. Ja, und dann werden diese Schädel eben ans Pathologische Institut zu Berlin gesandt, wo sie, so erklärt dann die Postkarte, auf dem Aufdruck zu wissenschaftlichen Zwecken verwandt werden sollen. Dr. Joshua Kwesi Aikins, Sohn einer Berlinerin und eines Ghanaers, arbeitet als Politikwissenschaftler an der Universität Kassel. Und gerade wenn man diese Geschichte des Raubes von Gebeinen anschaut, dann stößt man da eben auch auf eine rassistische Wissenschaft, die insbesondere sich in Schädelmessungen geübt hat. Die Wissenschaft hieß Phrenologie. Knochen- und Schädelsammlungen waren im 19. Jahrhundert bis zur Nazizeit ein wesentlicher Bestandteil der sogenannten Rassenkunde und Rassenhygiene. An vielen Universitäten sammelten Anthropologen die Gebeine von Menschen afrikanischer Herkunft, konstruierten einen Zusammenhang zwischen Schädelform einerseits sowie Intelligenz, Kultur und Zivilisation andererseits und stellten rassistische Thesen von angeblicher Höher- und Minderwertigkeit auf. Die Sammelwut der Wissenschaftler kannte keine Grenzen. Einige deutsche Universitäten und Museen haben noch heute im wahrsten Sinn des Wortes Leichen in ihren Kellern, nämlich tausende Kisten mit Gebeinen aus der Zeit des deutschen Kolonialismus. Da müsste es ein größeres kritisches Bewusstsein sich entwickeln, dass die nicht hierher gehören. Und das ist nochmal was anderes, wenn man jetzt mit Gebeinen aus den Berliner Friedhöfen arbeitet. Auch das ist problematisch, aber nochmal irgendwie anders, als wenn die Gebeine aus Tansania kommen und man weiß, dass die mit Gewalt hierher gebracht wurden. Nur ein kleiner Teil der Gebeine wurde bislang in die Herkunftsländer zurückgeführt und dort beigesetzt. Auf Druck des Zentralrats der Afrikanischen Gemeinde in Deutschland übergaben 2011 die Berliner Charité und die Universität Freiburg die sterblichen Überreste von Opfern des deutschen Genozids an den Herero und Nama an den namibischen Kultusminister. Dieses Ereignis diente deutschen Zeitungen als Anlass, auf den ersten Genozid durch deutsche Truppen im 20. Jahrhundert aufmerksam zu machen. Doch immer noch warten die Herero und Nama auf eine offizielle Entschuldigung der deutschen Regierung. Für uns ist wichtig, ist erstmal Entschuldigung, offizielle Entschuldigung durch den Bundestag, durch alle Parteien. Und dann kann man über Reparationen auch nochmal reden. Weil es gab so viele Resolutionen in dem Bundestag, ich kann auch nicht sagen, wie viel. Israel Kaunatschicke hatte diese Resolutionen mitinitiiert. In ihnen wird die offizielle Anerkennung des Völkermordes an den Herero und Nama gefordert. Diese beiden afrikanischen Volksgruppen, die heute in Namibia und dessen Nachbarländern leben, werden in Deutschland von Israel Kaunatschicke vertreten. Während der Kolonialzeit war Namibia die Siedlungskolonie Deutsch-Südwest, Schauplatz des blutigen Geschehens, unter dem die Nachfahren der Überlebenden auch heute noch leiden. Trotz diverser Eingaben an den Bundestag und trotz zahlreicher Proteste und Aktionen weigert sich die Bundesrepublik bis heute, den Völkermord in Deutsch-Südwestafrika offiziell anzuerkennen. Vor allem wohl deshalb, weil dann auch eine finanzielle Wiedergutmachung geleistet werden müsste. In Deutschland besteht rechtlich keine Möglichkeit, diese einzuklagen. Die USA dagegen haben ein anderes Rechtssystem. Deshalb versuchen Vertreter der Herero, in den Vereinigten Staaten ein Verfahren in Gang zu bringen. Der Historiker Christian Kopp zum Hintergrund der Debatte. Darum geht der große Streit, wer darf jetzt eigentlich Entschädigung fordern. Und eine Entschuldigung fordern ist das der namibische Staat, den es damals noch nicht gab, der sich als Vertreter der Herero und Nama eben sieht, oder sind das die Herero und Nama selbst, die eben die einzigen Betroffenen sind. Und weil sie da ausgeschlossen sind von diesen Verhandlungen, gibt es jetzt den Versuch der Herero und Nama-Verbände über ein amerikanisches Gericht, das ist ein New Yorker Bezirksgericht, wo das möglich ist, rechtlich tatsächlich den Staat Deutschland zu verklagen. Und deshalb sind da auch Herero beteiligt, die US-Bürger sind. Die haben dann das Recht, sich da mit einer Klage gegen Deutschland einzubringen. Und das wurde jetzt dreimal verhandelt. Deutschland ist bisher nicht erschienen. Beim letzten Mal allerdings vertreten durch einen Anwalt, der von der deutschen Regierung beauftragt war. Es geht dabei um Milliardenbeträge, die von den Vertretern der betroffenen Volksgruppen gefordert werden. Fast alle Historiker werten inzwischen die deutschen Verbrechen an den Herero und Nama als Völkermord. Dieser müsste damit strafrechtlich eigentlich ebenso aufgearbeitet werden wie der Genozid an den Juden während der Nazi-Herrschaft. Beide Genozide verbindet ein Rassismus, dessen Grundlage die sogenannte Rasseforschung war. Anthropologen und Philosophen hatten den Boden für diese Pseudowissenschaft gleichsam vorbereitet. Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Rasse der Weißen, behauptete immerhin der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Und auch der Biologe Carl von Linné unterteilte die Menschheit mit klaren Wertungen in Rassen. Europaeus albus, einfallsreich, erfinderisch, weiß, sanguinisch. Er lässt sich durch Gesetze lenken. Afer niger, verschlagen, faul, nachlässig, schwarz, phlegmatisch. Er lässt sich durch die Willkür seiner Herrscher lenken. Kein Zweifel. Die europäische weiße Rasse galt in früheren Jahrhunderten als Krönung der Schöpfung. Auch bei Philosophen der Aufklärung lassen sich herabsetzende Klassifizierungen von Menschen schwarzer Hautfarbe finden. Damit verbunden war stets auch der Dominanzanspruch der Weißen. Populär umgesetzt wurde dieser Rassismus in Deutschland seit Ende des 19. Jahrhunderts in sogenannten Völkerschauen. Die Schwarzen mussten sich dem kolonialen Klischee entsprechend präsentieren, also so, wie es das zahlende deutsche Publikum erwartete, als primitive und sexualisierte Wilde, die gerne kämpften, tanzten und den weißen Zuschauern den Eindruck bestätigten, dass der weiße Mann dazu da sei, sie zu beherrschen, zu missionieren und zu entwickeln. Zeitungen berichteten, dass auch Rasseforscher diese Ausstellungen besuchten und die Köpfe der Darsteller vermaßen. Während das Geschäft mit den Menschenschauen boomte, blieb der koloniale Handel weit hinter den Erwartungen zurück. Im Jahr 1896 nutzte man deshalb auch die erste deutsche Kolonialausstellung in Berlin, um dort für Kolonialwaren zu werben. Figuren aus deutscher Schokolade mit Motiven aus den deutschen Kolonien. Deutsches Erdnussöl. Kamerun-Kakao. Deutscher Mokka aus Usambara-Kaffee, angebaut in Deutsch-Ostafrika. Deutsche Zigarren aus Ozeanien. Diese Kolonialausstellung 1896 galt natürlich der Popularisierung des Kolonialgedankens der Bevölkerung hier in Berlin und über Berlin hinaus, sollten also die Kolonien und die damit verbundenen Fragen näher gebracht werden. Joachim Zeller, Historiker und Kolonialismusexperte. Nach den Weltausstellungen in London und Paris hatte man Ende des 19. Jahrhunderts eine ähnliche Veranstaltung nach Deutschland geholt. Die große Berliner Gewerbeausstellung und damit verbunden auch die erste deutsche Kolonialausstellung, auf der deutsche Kolonialstaat aufwendig inszeniert wurde. Im Treptower Park präsentierten sich 3780 Aussteller auf einer Fläche von über 900.000 Quadratmetern. Und in diesem Rahmen wurden auch die deutschen Kolonien wie eine Art Erlebnispark in Szene gesetzt. Zu den Attraktionen gehörte ein sogenanntes Negerdorf, in dem über 100 Afrikaner buchstäblich ausgestellt und von Millionen Schaulustigen angestarrt wurden. Die Ausstellung war von der deutschen Kolonialwirtschaft initiiert und vom Auswärtigen Amt unterstützt worden. Hier schlossen sich auch deutsche Kolonialwarenhändler und Kapitaleigner zu einem Verband namens EDEKA zusammen. EDEKA heißt also abgekürzt, ich zitiere, Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Halleschen Torbezirk zu Berlin. Die heutige Supermarktkette EDEKA ging aus diesem Zusammenschluss hervor. Als Kolonialwarenhändler, der Begriff verschwand spätestens in den 1980er Jahren aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, wurden um 1900 und in den Folgejahrzehnten Einzelhändler bezeichnet, zu deren Warenangebot Kolonialwaren zählten, also überseeische Produkte wie indischer Tee, karibischer Rum oder afrikanischer Kakao. Kaffee, Tee, Tabak, Nüsse, Konserven mit exotischen Früchten, Schokolade. Trotz der exotischen Bezeichnung Kolonialwarenhändler fanden sich in den Regalen dieser Geschäfte aber meist auch einheimische Waren wie Kartoffeln und Mehl. Keines dieser Produkte wurde aber so populär wie die Sarotti-Schokolade mit dem seinerzeit berühmten Sarotti-Mohren als Logo und Markenfigur. Chip, chip, chip, die Welt ist schön. Chip, chip, chip, auf Reisen gehen. Chip, chip, chip, und wer fährt mit? Guten Tag, Sarotti-Mohren. Die als Kind dargestellte Figur des kleinen Sarotti-Mohren wurde als der kleine Diener der Weißen präsentiert. Beflissen, demütig, kindlich, niedlich, das Tablett mit den süßen Köstlichkeiten darreichend. Doch spätestens zu Beginn des 21. Jahrhunderts stieß diese Art der Darstellung immer stärker auf Protest. Unter anderem wehrte sich der Verein Eltern schwarzer Kinder dagegen. Dieser hatte sich zum Ziel gesetzt, gegen Rassismus und Diskriminierung vorzugehen. Die damaligen Besitzer des Schokoladenunternehmens reagierten. Aus dem Sarotti-Mohren wurde 2004 der Magier der Sinne, mit goldener, nicht mehr mit schwarzer Hautfarbe. Die Hautfarbe wurde verändert, aber Schnabelschuhe, Turban und Pluderhose sind nach wie vor da und bedienen das Klischee des sinnlichen Orients. Schokolade steht ja für Sinnlichkeit, Kakao, für Sexualität. Das ist nach wie vor alles noch in der Figur, so wie sie heute verändert worden ist, enthalten. Imen Atya ist Rassismusforscherin an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Sie sieht in dieser Änderung nur den Ersatz eines kolonialrassistischen Klischees durch ein orientalisches. Dieses Wort Moor steht leider in einer langen rassistischen Tradition. Es ist eines der ältesten deutschen Begriffe für schwarze Menschen und ist unhintergehbar rassistisch und muss deswegen aus dem Straßenbild entfernt werden. Der Politologe Joshua Kwesi Aikens untermauert seine Position unter anderem durch den Hinweis auf den wortgeschichtlichen Hintergrund. Moros, altgriechisch, töricht, einfältig, dumm, in einer Nebenbedeutung auch gottlos. Im Lateinischen gibt es das Wort Maurus. Es bedeutet afrikanisch, schwarz, dunkel. Dann gibt es noch die Herkunftsbezeichnung Maure oder Marisco. Bezeichnet wurden damit die Bewohner nordafrikanischer Länder sowie die arabische, berberische und muslimische Bevölkerung der Iberischen Halbinsel. Seit dem 12. und 13. Jahrhundert verbanden sich diese Bedeutungen. Die Bezeichnung galt nun für Menschen mit schwarzer Hautfarbe sowie für Araber und Muslime. Ebenso wie die rassistische Bezeichnung Neger wird auch das Wort Moor, in dessen heute von Mitgliedern afrikanischer Gemeinschaften in Deutschland strikt abgelehnt. Viele kürzen den Begriff radikal ab und sprechen nur noch vom M-Wort. Wir sind heute hier, weil wir daran erinnern wollen, dass die Emmestraße nach 10 Jahren immer noch nicht umbenannt worden ist und wir nach wie vor dafür eintreten, dass diese rassistische Straßenbezeichnung endlich tilgt wird im Berliner Straßenbild. Aber nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen deutschen Städten existieren noch immer Mohrenstraßen, aber auch Mohrenapotheken oder gelegentlich auch Mohrenbäckereien. Früher gab es ja auch eine Schaumzuckersüßigkeit mit dem Namen Mohrenkuss, die heute unter anderem als Schokokuss vermarktet wird. Nur langsam verschwinden rassistische Bezeichnungen aus dem deutschen Sprachgebrauch. Nicht alle Deutsche konnten oder können nachvollziehen, warum Menschen schwarzer Hautfarbe diese Begriffe ablehnen. Aber sie müssen zur Kenntnis nehmen, die Betroffenen selbst empfinden sie als herabsetzend. Und sie sind diejenigen, die entscheiden, welche Bezeichnung sie für sich akzeptieren wollen. Das Bewusstsein dafür zu schärfen, gehört zum ehrlichen Umgang mit offenem und verstecktem Rassismus. Sie hörten deutsche Kolonialmythen, die Gegenwart der Vergangenheit. Von Rolf Kanzen. Es sprachen Rahel Comtesse und Heinz Peter. Ton und Technik Susanne Herzig, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.